Hallo zusammen. Ich würde vorschlagen, okay, ich stelle uns mal ganz kurz nochmal vor. Also mein Name ist Benjamin. Wie gesagt, Mitglied im Bag Shalom. Den Bag Shalom gibt es seit 2007. Der hat sich damals im Zuge der Fusion der verschiedensten Jugendverbände innerhalb der Linke gegründet. Also es gab damals, als die Partei mit der, also die PDS mit der WASG zusammengegangen ist, auch das Drängen, dass verschiedenste Jugendverbände, die sich innerhalb und außerhalb der PDS und WASG zusammengefunden haben, dass die zusammen fusionieren. Das passierte dann im Mai 2007 und bei diesem Bundeskongress, diesem ersten in Berlin, hat sich auch dieser Bundesarbeitskreis Shalom gegründet. Hintergrund waren verschiedene Sachverhalte, die wir damals eben, wo wir mitbekommen haben, dass das immer mehr auch zum Thema wird. Daher haben wir damals eben gesagt, wir wollen diesen Arbeitskreis gründen, um eben innerhalb der Linksjugend Solid und auch der Partei die Thematiken anzusprechen, die wir auf der Tagesordnung haben. Dazu gehört Antizionismus, Antisemitismus von links, aber eben auch der Anti-Amerikanismus und der regressive Antikapitalismus. Ja, also wir werden ja noch ein paar Punkte ansprechen im Verlauf unseres Referats. Von daher brauchen wir jetzt gar nicht so viel da, glaube ich, schon vorwegnehmen, nicht wahr? Und dann würde ich gleich mal weitermachen und mich natürlich auch nochmal obligatorisch bedanken für die Einladung und für das viele Interesse und natürlich auch für die einleitenden Worte. Und wir haben uns überlegt, wie wir hier heute das gestalten wollen, weil wir uns nicht so richtig sicher waren, wie so das Publikum aussehen wird. Also ich kann mir halt vorstellen, dass einige sich schon mit der Thematik ein bisschen mehr beschäftigt haben und auch schon Hintergrundinfos haben und andere vielleicht noch gar nicht so viel wissen und vielleicht so im Verlauf des vergangenen Jahres durch diese Debatte erst auf die Problematik aufmerksam wurden. Und deswegen haben wir eigentlich zwei Teile uns ausgedacht, die wir hier vorstellen, nämlich einmal einen theoretischen, den mache ich zu Beginn. Theorie ist ja deshalb immer ganz wichtig, um auch ein bisschen in die Tiefe zu gehen und sich auch bestimmte Dinge erklären zu können. Also nicht nur, dass man einfach nur die bestimmten Aussagen hat, sondern dass man auch weiß, wie man die halt einordnen kann, nicht wahr? Und der zweite Teil, den wird dann Benny übernehmen, nochmal mit aktuelleren Beispielen, dann konkret aus der Linkspartei oder Schwerpunkt Linkspartei, um das Ganze auch nochmal ein bisschen anschaulicher zu machen, nicht wahr? Weil Theorie ist ja manchmal auch gar nicht so einfach nachzuvollziehen, wenn man gar nicht so mal ein Bild dazu hat, was das eigentlich genau alles bedeutet. Und genau, wir sind ja, oder nein, ich sag noch ganz kurz, wie ich jetzt fortfahren werde. Nämlich einmal werde ich was zur Kapitalismusanalyse sagen innerhalb der Linken, wie sie so vonstatten läuft. Und auch nochmal deutlich machen, dass es bestimmte Argumentationsmuster gibt, in deren Folge es halt zu antisemitischen Aussagen kommen kann. Das ist aber kein Automatismus. Dann werde ich auch noch mal eine Definition anbieten des Antisemitismus, um dann auch gleich weiterzugehen zum Schwerpunkt Antiimperialismus. Das ist ja auch noch mal eine Sache, die wir hier auch noch mal mit angekündigt haben im Zuge der Veranstaltung. Und zwar deshalb, weil sich ja auch dieses Konzept des Antiimperialismus oder dieses bestimmte Konzept des Antiimperialismus auch auf Israel bezieht und dann es in deren Folge auch hier zu antisemitischen Aussagen kommen kann. Okay, wir sind ja hier in Trier und wie wir alle wissen, kommt Karl Marx auch aus Trier. Deswegen ist es auch ganz sinnvoll, sich mal anzuschauen, was Karl Marx gesagt hat. Und zwar im Kapital, das erste Band, analysiert er ja den Charakter der Ware. Und er macht schon mal, ja, ich sehe schon, manche lachen wahrscheinlich. Habt ihr das den ganzen Tag hier oder wie? Ich weiß gar nicht. Also die Ware hat im Endeffekt ja zwei Dimensionen. Und zwar einmal den Gebrauchswert und einmal den Wertgegenstand. Der Gebrauchswert, das ist quasi das Wesen. Wenn man sich jetzt hier so diesen Becher anschaut, dann wäre der Gebrauchswert, dass ich daraus trinken kann. Und der Wertgegenstand wäre dann quasi der sozial Vermittelte, dass ich zum Beispiel, was weiß ich, 2 Euro für bezahlen müsste, damit ich hier den Becher bekomme. Und wie das so im Zuge der kapitalistischen Vergesellschaftung ist, kann ich halt nicht alles für mich selbst produzieren. Also ich kann halt keine Becher machen und ich kann auch keine Lebensmittel produzieren. Und diese Bahn, mit der ich hierher gekommen bin, kann ich auch nicht fahren. Und deshalb bin ich natürlich dazu gezwungen, also ein Tauschgeschäft immer wieder einzugehen. Also ich habe dann zum Beispiel meine Arbeitskraft, die ist ja auch eine Ware. Und die kann ich halt anbieten und dafür bekomme ich dann Geld. Und Geld ist in dem Sinne auch eine Ware, nämlich das universelle Äquivalent, mit dem ich dann alles tauschen kann, um dann halt eben hier meinen Becher zu bekommen oder ein Handy oder was weiß ich, die Jacke, die ich trage. Und im Zuge dieses Tausches kommt es natürlich dazu, dass manche mehr Eigentum generieren und manche deutlich weniger haben. Und also ganz vereinfacht kann man sagen, da gibt es dann die Bourgeoisie und die Proletarier, die sind ja die Besitzlosen, haben nur ihre Arbeitskraft, die sie verkaufen. Und Bourgeoisie und Proletariat sind auch im Endeffekt zwei gute Begriffe, hinter der sich dann quasi die ökonomische Charaktermaske verbirgt, also dieses Konzept, was auch Marx aufgreift. Und ökonomische Charaktermaske heißt im Endeffekt, dass man hier eine sozio-wirtschaftliche Rolle hat, die dann eine Person wahrnehmen muss. Also zum Beispiel, ich bin ein Proletarier, das ist dann meine sozio-wirtschaftliche Rolle. Und ich bin Bourgeois und ich habe dann halt die sozio-wirtschaftliche Rolle, Bourgeois zu sein. Und hier sieht man auch schon den ersten Angriffspunkt für oberflächliche Kritik, nämlich, dass ich diese ökonomischen Verhältnisse personalisiere. Dass ich also die ökonomische Charaktermaske verwechsle mit den, also mit den kapitalistischen Verhältnissen. Ich habe es ja schon angedeutet, also Kapitalisten, die beuten aus und sind ganz böse und haben Profitgier, von der sie dann geleitet werden. Und die Arbeiter, die machen ehrliche Arbeit und schaffen was und sind ganz fleißig. Naja, aber wie gesagt, das ist eine sehr oberflächliche Kritik, wie auch Clemens Nachtmann sagt. Der hat es recht gut zusammengefasst. In einem Zitat möchte ich das hier auch nochmal vortragen. Und zwar, nach Marx sind Kapitalisten und Arbeiter gleichermaßen als Charaktermasken des sich verwertenden Werts des Kapitals bestimmt. Ausbeutungsverhältnis ist das Kapitalverhältnis nicht deshalb, weil ausgekochte Schurken irgendwelche armen Schlucker übers Ohr hauen und damit die Gesetze des freien und gleichen Tausches verletzen würden. Es ist gerade die strikte Befolgung von dessen Gesetzen, die das Tauschverhältnis in ein Ausbeutungsverhältnis umschlagen lässt. Also wir haben es mit einer Herrschaft zu tun von versachlichten Verhältnissen. Und deswegen schreibt ja Karl Marx nicht umsonst über, von seinem kategorischen Imperativ, ich zitiere, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Das ist also die große Herausforderung. Und er spricht hier, um das nochmal zu betonen, von Verhältnissen, die man umstürzen muss und nicht etwa die Kapitalisten, die man dann umstürzen muss. Und genauso heißt ja auch sein Werk Das Kapital und nicht etwa Der Kapitalist. Und wenn man sich nun dem modernen Antisemitismus annähert, dann kann man Antisemitismus als einen Fetisch im marxischen Sinn begreifen. Also dass man die Verhältnisse personalisiert und durch diese unterkomplexe Analyse immer wieder auch Verschwörungstheorien bedienen muss, quasi als Ausgleich, um seine Theorie dieser Personalisierung aufrechtzuerhalten. Und im Antisemitismus ist es dann so, dass diese Verschwörung halt von Juden begangen wird, die uns dann halt alle beherrschen können. Also sowohl ökonomisch wie auch politisch. Und diesen Ansatz, der kam nicht von mir etwa, sondern von Moshe Postone. Und er liefert auch eine recht gute Definition des Antisemitismus, die ich hier auch nochmal gleich vorlesen möchte. Und zwar, ich zitiere, der moderne Antisemitismus, der nicht mit dem täglichen antijüdischen Vorurteil verwechselt werden darf, ist eine Ideologie, eine Denkform, die in Europa im späten 19. Jahrhundert auftrat. Sein Auftreten setzt Jahrhunderte früherer Formen des Antisemitismus voraus. Antisemitismus ist immer ein integraler Bestandteil der christlich-westlichen Zivilisation gewesen. Allen Formen des Antisemitismus ist eine Vorstellung von jüdischer Macht gemeinsam. Die Macht, Gott zu töten, die Beulenpest auszulösen oder in jüngster Zeit Kapitalismus und Sozialismus herbeizuführen. Ein manichäistisches Denken. Die Juden spielen darin die Rolle der Kinder der Finsternis. Das ist ein Auszug aus seinem Text Nationalsozialismus und Antisemitismus, den man auch immer wieder lesen kann. Kann ich euch sehr empfehlen. Und in diesem Zitat sind gleich mehrere Punkte drin, die für uns von besonderer Bedeutung sind. Nämlich, dass Antisemitismus nicht einfach irgendein Vorurteil ist gegenüber Juden, sondern eine ganze Ideologie, eine ganze Denkform, mit der dann natürlich auch Normen verbunden sind und Werte, die halt Antisemiten verinnerlicht haben und auch Vorstellungen natürlich. Und das spricht natürlich von jüdischer Macht, die hier ganz zentral ist, wie ich ja auch schon eingangs erwähnte, eben Macht uns halt ökonomisch beispielsweise zu beherrschen. Und ein manichäistisches Denken ist dem Antisemitismus mit inbegriffen. Das heißt im Endeffekt, dass man die Welt einteilt in Gut und Böse, nicht wahr? Also die Bösen, das sind dann die Juden, die uns, wie gesagt, beherrschen, und die Guten sind dann die, die dann beherrscht werden und ausgebeutet werden. Und die Juden spielen eine Rolle im Antisemitismus, und das ist ja auch ein recht wichtiger Punkt, nämlich, dass den Juden damit auch eine Rolle zugeschrieben wird, also eine Vorstellung über die Juden ja, existiert. Und das ist deshalb wichtig, um halt hier auch nochmal klarzumachen, dass Antisemitismus nichts wirklich mit jüdischen Handeln zu tun hätte. Ja, das wird ja ab und zu immer wieder gesagt, wenn die Juden sie halt so und so behandeln würden, dann würde es auch gar nicht so viele Antisemiten geben. Aber das ist halt falsch. Also Antisemitismus sagt was über die Antisemiten aus, aber nicht über Juden. Okay, diese abstrakte Herrschaft des Kapitals, also das, was halt nicht im Zuge dieser kapitalistischen Vergesellschaftung begriffen wird und deswegen personalisiert wird, wird, wie gesagt, dann auf das internationale Judentum projiziert, und diese Wertdimension, die nicht verstanden wird, diese ganze Abstraktheit, diese Unfassbarkeit, die Universalität, die Mobilität, all das ist auch der Charakter der jüdischen Macht. Und deswegen ist es in dieser Denkform auch kein Zufall, dass es dann solche Parolen gibt, wie zum Beispiel: die soziale Frage ist die Judenfrage. Das ist ein Zitat oder eine Parole von Otto Glagau. Otto Glagau war eigentlich Liberaler und hat immer an den Kapitalismus geglaubt und lebte im Deutschen Reich. Und wie wir alle wissen, erlebte das Deutsche Reich den Gründerkrach kurz nach der Gründung. Und diese ökonomische Krise erschien halt gleichzeitig stattzufinden mit der Judenemanzipation. Denn ab dem Deutschen Reich hatten ja quasi Juden erst das Recht, wählen zu dürfen deutschlandweit und sich auch wirklich gleichberechtigt politisch zu beteiligen. Und Otto Glagau, wie gesagt, war halt eigentlich Kapitalist, hat immer an den Kapitalismus geglaubt und hatte dann eher die These, man müsste nur diese ganzen negativen Seiten des Kapitalismus abschaffen und dann würde auch alles schon wieder gut werden. Also hier den Zins und den Börsenhandel, Aktienhandel und so weiter und so fort, ist alles ganz schlecht und das macht man weg und dann würde es uns allen wieder gut gehen. Und also das scheinbar Unproduktive müsste man einfach nur abschaffen. Und also eine kleine Anekdote am Rand: als ich 14 Jahre alt war, da begann meine politische Sozialisation und da hatte ich auch mal die Idee, man müsste ja nur das Geld abschaffen und wenn das Geld weg ist, dann kann man sich ja auch alles nehmen, so wie es da ist, weil da muss man es ja nicht mehr bezahlen. Aber es ist natürlich eine grundweg falsche Annahme, weil was würde passieren, wenn wir kein Geld hätten? Wir würden einfach wieder andere Dinge tauschen. Dann würde ich zum Beispiel sagen, ich habe jetzt hier Zigaretten und dafür bekomme ich dann deinen tollen Beutel, der da vorne ist, weil der mir so gefällt. Oder was weiß ich, hätte dann eine Kuh und dafür kriege ich dann 10 Schweine, nicht wahr? Also das wäre dann die Konsequenz. Also dieser Tausch, der wäre immer noch vorhanden. Nun ist ja Glagau absolut kein Linker gewesen und wir wollen ja den Schwerpunkt hier auch nochmal auf die Linken legen. Aber auch hier gibt es Beispiele, zum Beispiel Michael Bakunin. Er schrieb über die Marxisten, also Bakunin war ja Anarchist bekanntermaßen, und über die Marxisten schrieb er, dass es ein Haufen kleiner Jüdchen wäre, Literaturmakler und Börsenmakler. Und um noch ein weiteres Zitat hinterher, also mit anzufügen, ich zitiere: alle gehören dieser geschäftigen, intriganten, ausbeuterischen, durch und durch bürgerlichen Nationalität an, teils durch Überlieferung, teils durch Instinkt. Und ganz im Sinne der Protokolle der Weisen von Zion sagt er dann: mit einem Fuß stehen sie, also die Juden, in der Bank, mit dem anderen in der sozialistischen Bewegung. Mit dem Hintern sitzen sie in Deutschlands Tagesliteratur. Sämtliche Zeitungen sind in ihrer Hand. Also hier sieht man nicht nur diese ökonomische Perspektive, die nicht begriffen wird, sondern überhaupt diese ganzen modernen Erscheinungen, wie dann eben auch die Tagespresse, die gab es ja auch erst mit der Moderne, weil es einen gewissen Grad an Bildungsexpansion gab, nicht wahr? Und auch das alles, dieses ganze Unverstandene, diese ganzen sozialen Umstrukturierungen werden dann hier auf die Juden projiziert. Und deswegen sagt Proudhon, ein französischer Frühsozialist, über die Juden, ich zitiere auch hier: man muss ihre Vertreibung aus Frankreich verlangen, ausgenommen derjenigen, die mit Französinnen verheiratet sind. Man muss den Kultus verbieten, denn der Jude ist der Feind der Menschheit. Man muss diese Rasse nach Asien zurückschicken oder sie ausrotten. Also auch hier ganz klassisch eine Personifizierung mit Juden und ja, um halt diese sozialen Verwerfungen zu lösen, müssten die halt einfach nur verschwinden und uns allen würde es dann wieder besser gehen. Und deswegen sagt ja auch Moshe Postone völlig zu Recht, ich zitiere auch hier, dass das Lernen aus der Vergangenheit das Verständnis des Antisemitismus mithin des verkürzten Antikapitalismus mit einschließen muss. Nun hängen ja Kapitalismus und Imperialismus auch noch zusammen, wie John Hobson sagt. Er analysiert den Imperialismus nämlich als unausweichlich ökonomisches Gesetz. Nämlich der Kapitalismus produziert ja so viel, dass man es schon gar nicht mehr konsumieren kann. Und deswegen braucht man immer wieder neue Absatzmärkte und Reinvestitionsmärkte. Und also an dieser Analyse ist auch erstmal gar nichts auszusetzen. Seine Lösung war dann eher eine sozialstrukturelle, also er hat dann gesagt, man muss einfach den Leuten mehr Geld geben und die Löhne erhöhen und dann können die auch mehr einkaufen und dann braucht man gar keinen Imperialismus mehr, weil man könnte dann ja diesen ganzen Überschuss auch wieder hier konsumieren. Und also wie gesagt, eine sozialstrukturelle Lösung. Rosa Luxemburg entwickelte aus dem Imperialismus eine Revolutionstheorie, also ein etwas anderer Ansatz. Den Imperialismus definierte sie in diesem Prozess als den politischen Ausdruck, auch hier wieder ein Zitat, der Kapitalakkumulation in ihrem Konkurrenzkampf um die Reste des noch nicht mit Beschlag belegten nicht-kapitalistischen Weltmilieus. Und die Konsequenz ist eigentlich recht logisch, so wie es auch Luxemburg analysierte, nämlich, dass die soziale Befreiung und die Überwindung des Kapitalismus unabhängig einer Nation passieren muss, weil eben auch Kapitalismus und, wenn man so will, die globale Variante des Kapitalismus, um es ganz, ganz vereinfacht zu sagen, also der Imperialismus, ja unabhängig der Nation existieren. Allerdings wurde aus diesem Imperialismus beziehungsweise aus dem Anti-Imperialismus dann ein politischer Kampfbegriff, spätestens mit 1917, jetzt muss ich mir schnell mal hier was eingießen, nämlich war 1917 ein recht aufregendes, spannendes Jahr. Die USA griff nämlich in den Ersten Weltkrieg ein und die Sowjetunion entstand im Zuge der Oktoberrevolution. Und das sind ja eigentlich die beiden Blöcke, die sich dann auch im Zuge des Kalten Krieges gegenüberstanden. Und der Anti-Imperialismus hatte dann nicht mehr was mit einer Analyse zu tun, sondern eher was als eine Form von einem Markenzeichen oder Gütesiegel, das dann die Sowjetunion den Verbündeten dann vergeben hatte. Und auch diese Phänomene Kapitalismus, Imperialismus wurden dann hier halt ethnisiert. Also auf der einen Seite dann die unterdrückten Völker, die dann von den Imperien beherrscht werden, und auf der anderen Seite die Imperialisten oder noch konkreter die Weltimperialisten, wie es dann hieß, eine vaterlandslose, anationale Kaste, dessen Zentrum dann die Wall Street beispielsweise ist oder in den USA, die dann wiederum von jüdischen Kapitalisten gelenkt wird, wie das Neue Deutschland, das SED-Zentralorgan am 4. Januar 1953 schrieb. Ich zitiere das mal. Die zionistische Bewegung wird beherrscht, gelenkt und befehligt vom USA-Imperialismus, den ausschließlich seinen Interessen und den Interessen der jüdischen Kapitalisten. Also hier haben wir gleich eine ganze Ansammlung dieser kruden Theorien, also Anti-Imperialismus, Anti-Zionismus und sogar Antisemitismus durch dieses Bild vom jüdischen Kapitalisten. All das verschmilzt hier in diesem Zitat. Aber nichtsdestotrotz genoss dieser Anti-Imperialismus auch noch eigentlich bis heute, muss man ja sagen, großer Beliebtheit innerhalb der Linken. Und den Grund nennt Clemens Nachtmann, oder zumindest einen Erklärungsansatz bietet Clemens Nachtmann. Ich zitiere ihn. Hier kann die moralisierende Kritik wieder ganz mit sich im Reinen sein. Scheint man es doch beim Verhältnis Imperialismus-Dritte Welt nicht nur mit einem unmittelbaren Gewaltverhältnis zu tun zu haben, sondern einem Gewaltverhältnis, das zudem den unschätzbaren Vorteil bietet, dass es in seiner ganzen Nacktheit bloß zu liegen scheint, bei dem also keine diffizile theoretische Tüftelarbeit vonnöten, sondern der bloße Augenschein genügt, zu genügen scheint, um es als solches zu erkennen, sodass jede Befreiung davon keinerlei Begründung mehr bedarf, sondern sich bereits durch die Tat rechtfertigt, was umgekehrt auch heißt, dass sich eine Kritik an den Zielen der Befreiung geradezu blasphemisch ausnimmt und sofort in den Verdacht gerät, in objektiver Komplizenschaft zum Imperialismus zu stehen. Und um das anzumerken, also natürlich gab es riesige, also große Verbrechen von den Kolonialmächten gegenüber diesen unterdrückten Völkern. Das will ich gar nicht bezweifeln, aber wenn man sich nun vorstellt, was passiert im Zuge dieses Prozesses der Entkolonialisierung, dann wird eigentlich erst Kapitalismus im eigentlichen Sinne ermöglicht. Denn Kolonialismus ist ja kein Tauschverhältnis, sondern purer Raub. Also dass es ein imperialistisches Zentrum gibt, was dann halt eben was nach Afrika geht und sich da die Bodenschätze nimmt, ohne irgendwie was dafür zu bezahlen. Und wenn sich diese Kolonien nun national befreien und unabhängig werden, dann wird ja freier Tausch im eigentlichen Sinne erst ermöglicht. Also dass dann diese neue Nation, die unabhängig geworden ist, halt eben Geld dafür verlangen kann, nicht wahr, für die Bodenschätze. Und deswegen ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker sehr verengt, weil eine Überwindung des Kapitalismus und auch des globalen Kapitalismus natürlich nur universell und weltweit möglich ist und eine nationale Antwort nur dazu führt, dass fremdbestimmte Ausbeutung lediglich durch Einheimische dann ersetzt wird. Ja, und dieser Antiimperialismus wurde dann auch auf Israel bezogen, beziehungsweise auf die Zionisten, weil hier nämlich ebenfalls ein unterdrücktes Volk imaginiert wurde, die Palästinenser in diesem Fall, die dann halt eben von den Zionisten oder von den Israelis unterdrückt werden. Und so schreibt die Rote Fahne, dass der Zionismus Kettenhund des Imperialismus sei. Und vielleicht wisst ihr das, 1935, wenn ich mich recht entsinne, gab es ja Aufstände der arabischen Bevölkerung, die dann auch in Pogrome mündeten gegenüber Juden. Und es gab dann eine Sitzung der Kommunistischen Partei in Deutschland und die beriet sich darüber und tauschte Berichte aus, wie man nun die Situation einzuschätzen habe. Und da gab es einen Bericht über die palästinensische KP und da hieß es dann, in der sind 30 Araber engagiert und 130 Zionisten. Und das ist eigentlich eine absolut falsche Analyse, weil die Kommunistische Partei Palästinas war überhaupt nicht zionistisch und da waren halt 130 Juden engagiert, aber keine Zionisten. Und dieser rhetorische Griff wurde nur deshalb genutzt, weil nämlich ansonsten die Araber nicht mehr das revolutionäre Subjekt sein konnten und nicht die Rolle der Unterdrückten analog zu der Rolle der Arbeitenden annehmen konnte. Wenn man sich das auch noch weiter durchliest, was da an der Roten Fahne stand, dann wird auch deutlich, dass diese Aufstände dann als Schläge gegen die zionistische Bourgeoisie und gegen den zionistischen Faschismus zu werten seien, deren englische Hintermänner dann der englische Imperialismus sei. Und das war auch noch alles vor dem Zweiten Weltkrieg, aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach Auschwitz, gab es dieses Konzept des Antiimperialismus. Ganz konkret hat es dann auch seine gewalttätige Form gefunden 1972 in München, als nämlich die palästinensische Terrorgruppe Schwarzer September die israelische Olympiamannschaft, Mitglieder dieser israelischen Olympiamannschaft als Geisel nahmen und dann auch ermordeten. Und die RAF schrieb damals, dass diese ganze Aktion Vorbildcharakter hätte für die westdeutsche Linke, in der sie dann noch ihre politische Identität wiederfinden könnte. Denn, was schreibt Ulrike Meinhof, Hauptträger im antiimperialistischen Kampf ist das Volk und in diesem Fall das palästinensische Volk. Und das Volk leidet natürlich unter den Imperialisten, die halt im Endeffekt nur die Profite der Palästinenser quasi aussaugen will. Und demzufolge dieser Anschlag ganz klar antikapitalistisch war. Und Was hier auch noch auftritt, ist ja eine Form des sekundären Antisemitismus. Das will ich auch noch ganz kurz ansprechen, bevor ich dann zu Benni übergebe. Nämlich einen Antisemitismus nach Auschwitz, der, aus einer Art Schuldabwehr resultiert. Nämlich dahingehend, dass dann die Israelis beispielsweise die neuen Nazis sind oder auch viel schlimmer sind als die alten Nazis hier aus Deutschland. Und dass auch der Nationalsozialismus gänzlich verklärt wird, nämlich als, der Nationalsozialismus war nur die politische und militärische Vorwegnahme des imperialistischen Systems der multinationalen Konzerne, so schreibt Meinhof. Und auch hier sieht man wieder ganz viele Elemente, nämlich Personalisierung durch die multinationalen Konzerne, um nur ein Beispiel zu nennen. Und wie gesagt, das führt halt eben so weit, dass auch die Deutschen quasi freigesprochen werden, dahingehend, dass sie jetzt halt eben ebenfalls ein unterdrücktes Volk seien, unterdrückt von den Amerikanern. Und das führte auch dann zu ganz kruden Bündnissen. Ich war, also die PFLP, die ja Partner war der RAF, arbeitete zum Beispiel zusammen mit Altnazis aus Schweiz und aus Belgien und aus PFLP? Ja, war so eine, also genau, wer war die PFLP? Also die gibt es, glaube ich, auch immer noch. Es ist so eine palästinensische Organisation für den Befreiungskampf, die eher so ein sozialistisches Modell irgendwie verfolgt, aber Sozialismus in dem Fall natürlich auch vollkommen falsch verstanden. Und natürlich auch Terroranschläge durchführte. Und die Gruppe Schwarzer September, die ja dann auch für den Anschlag 72 verantwortlich war, die hatte auch Kontakte zur Wehrsportgruppe Hoffmann, also auch Altnazis. Und mit denen hat man einfach zusammengearbeitet. Und es führte halt eben dazu, dass dieser Hass auf Israel zu einer Querfront führte von Palästinensern und Linken und Rechten, obwohl sich ja die RAF eigentlich immer als antifaschistisch verstand. Okay, dann will ich noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ist also Antisemitismus, was sind die strukturellen Merkmale und danach gebe ich an Benni rüber. Also einmal haben wir das Moment der Personalisierung, die Verschwörung, die dann halt eben dazu führt, dass uns bestimmte Gruppen beherrschen würden, in dem Fall die Juden als Symbol der Moderne. Wir haben eine Konstruktion kollektiver Akteure beziehungsweise eine Ethnetisierung von Kapitalismus und Imperialismus, zum Beispiel Palästinenser oder überhaupt die Völker der Dritten Welt gegenüber den Amerikanern und den Briten und den Zionisten, also jüdischen Nationalisten im Endeffekt. Und wir haben ein manichäistisches Denken, also eine Einteilung der Welt in Gut und Böse. Und das sind quasi die strukturellen Merkmale des Antisemitismus, die dann infolge dieser Denkform sich auch inhaltlich auf Juden artikulieren können. Also dass man hier nicht nur einen strukturellen Antisemitismus hat, sondern auch ganz klar einen inhaltlichen, der sich dann gegen Juden richtet. Okay, das war soweit erstmal die theoretische Einführung. Und wir haben jetzt auch noch ein paar aktuellere Beispiele, um das nochmal ein bisschen genauer einzuordnen. Und das macht jetzt Benni. Ja, genau. Ich habe jetzt die Aufgabe, euch so ein paar Beispiele für diese Theorien alle zu benennen. Also ich fange mal da mit dem Antiimperialismus an. Stefan hat ja schon gesagt, das hängt natürlich alles miteinander zusammen, gerade in der Linken als Strömung spreche ich jetzt erstmal, hängt natürlich der Antiimperialismus sehr eng mit auch Antisemitismus und Antizionismus zusammen. Das heißt nicht, dass automatisch alles, was jemand äußert, antiimperialistisch, dass das automatisch antisemitisch oder antizionistisch ist, aber der Antiimperialismus ist halt auch eine Triebfeder für Antizionismus und Antisemitismus. Ein Beispiel für einen Antiimperialismus, für einen veralteten Antiimperialismus, der immer noch propagiert wird, findet ihr eigentlich jeden Tag zurzeit im Neuen Deutschland, der Tageszeitung. Die berichtet ja auch jeden Tag über das, was in Syrien passiert. Jetzt kann man sich natürlich auch darüber streiten, wem nützt was in Syrien, wie auch immer. Und natürlich sind wir uns alle im Klaren, dass die bestehenden Großmächte auf dieser Welt natürlich auch ihre eigenen Interessen besitzen. Aber wenn man sich die Artikel durchliest, die im Neuen Deutschland zu diesem Thema stattfinden, ich möchte dabei betonen, ich bin Abonnement des Neuen Deutschlands. Leider muss ich immer bei der Außenpolitik Abstriche machen. In allen anderen Bereichen, Innenpolitik und so weiter, bin ich da meistens immer einer Meinung. Ein Beispiel ist eben Karin Leukefeld. Karin Leukefeld ist Journalistin des ND in Syrien. Eine von wenigen, die dort immer noch sich aufhalten darf. Das syrische Regime hat ja alle unabhängigen Journalisten schon längst des Landes verwiesen. Und Karin Leukefeld schrieb zum Beispiel am 30. Januar, also jetzt vor kurzem, ersten Artikel, die Turmuhr zeigt kurz vor 12. Ja. Da ging es um eine Stadtrundfahrt durch Homs, organisiert vom syrischen Informationsministerium. Man kann sich vorstellen, sozusagen, wenn man in so einer Krisensituation als Journalist begleitet vom Informationsministerium des Regimes durch die Straßen geht, wie offen dann wahrscheinlich dort Menschen über das Regime reden, die das kritisch sehen. Das kommt hier natürlich alles nicht vor. Sie schreibt das hier. Also ich finde es schon interessant, dass sie zugibt, dass das Informationsministerium ihr diese Reise organisiert hat. Damit kann man das ja besser einordnen. Aber dann kommen zum Beispiel so Passagen, also ich müsste den ganzen Artikel vorlesen, um das in der Breite zu sehen. Aber kann ich natürlich jetzt nicht aufgrund der Zeit. Aber sie interviewt hier zum Beispiel einen Bewohner, der dann folgende Botschaft hat. Ich zitiere: Ich habe eine Botschaft an die ganze Welt, sagt der Mann mit tränenerstickender Stimme, abseits des Getümmels. Ohne Bashar al-Assad wird es keine Freiheit für Syrien geben. Und ohne die syrische Armee werden wir keine Sicherheit haben. Die Herzen aller Syrer seien gebrochen, sagt der Mann und ringt nach Worten. Ich frage Obama, Sarkozy, Hamad, in Klammern der Emir von Katar, warum geschieht dies alles hier? Warum? Syrien ist unser Land. Also kein Wort zum Thema, dass die syrische Armee ja nach UN-Angaben bisher bis zu 5.400 Leute umgebracht hat. Es kommt hier alles nicht vor. Ganz im Gegenteil, dann werden Leute interviewt, wie hier junge Studierende, die anscheinend in Homs, die sie da getroffen hat. Man weiß ja immer auch nicht, wie viel von wahr ist und wie viel irgendwie sich da selbst ausgedacht wurde. Ich zitiere: Die Studierenden wurden von ihr interviewt und der sagt dann: Bewaffnete schießen auf uns, wenn wir die Straße überqueren wollen. Unser Leben hier ist reiner Terror. Niemand wisse, wer sich hinter der Maske verstecke. Auch schon mal ein interessanter Anknüpfungspunkt wieder auf die Verschwörung. Also niemand wisse, wer sich hinter der Maske verstecke. Rund um die Uhr schüchtern sie die Bewohner ein. Also sie, die von außen kommenden. Alle Syrer wollen wirtschaftliche und politische Veränderungen im Land. Doch mit Demokratie und Freiheit habe das nichts mehr zu tun, sagt er. Also die Proteste. Was natürlich auch völliger Unsinn ist. Wir wissen ja, dass die Masse der Leute, die dort auf der Straße geht, natürlich Demokratie und Freiheit will. Hier wird gesagt, das hat damit alles gar nichts zu tun. Das Erste, was sich ändern muss, ist diese unträgliche Situation. Nach seiner Meinung, so jetzt Katrin Leukefeld, müsste die Armee härter gegen diese bewaffneten Gruppen durchgreifen. Also das ist sozusagen, so wird im ND über diesen Konflikt berichtet. Das ist natürlich eine extreme Einseitigkeit und spiegelt jetzt in keinster Weise das wider, was dort passiert. Zudem in anderen Artikeln werden dann auch die Argumentationen des Regimes übernommen. Also dann wird dann eben davon gesprochen, dass ja Assad in einer Rede letztens erst kürzlich ein Gesprächsangebot gemacht hat an die Oppositionsgruppen und so weiter. Das ist natürlich alles gut und schön, aber ich meine, wir müssen uns immer wieder bewusst sein, dass dieser Mensch ein Diktator ist, der zeitgleich zu seiner Rede, die er dort dann hält, Leute im Hinterland umbringt. Und sozusagen natürlich ist das ein Versuch, Zeit zu schinden, um weiterhin zu überleben. Aber die Frage ist natürlich, wie ernsthaft man solche Angebote nehmen kann, wenn diese Person für Morde und Totschlag verantwortlich ist. Ich spreche jetzt noch nicht mal über die normale innenpolitische Situation in Syrien, würde es da jetzt keinen Bürgerkrieg geben. Ne? Also Frauenrechte, Rechte von Homosexuellen und so weiter, ist natürlich alles dort nicht gegeben. Dann ein weiteres Beispiel im Bereich noch des Antiimperialismus, der dann schon übergeht, auch in das Bedienen von Antizionismus und auch antisemitischen Stereotypen, ist dieses Buch hier. Ich habe das mal ausgedruckt, ich kann das auch gerne rumgeben lassen. Das heißt Nahe und Mittlerer Osten, Krieg, Besatzung, Widerstand, Mai 2007 rausgekommen. Jetzt muss man wissen, dass die Herausgeber dieses Buches sind einmal Dimitri Tsalos, und jetzt, das ist das Interessante, Nicolas Brauns. Nicolas Brauns ist Mitarbeiter von Ulla Jelke im Bundestag, mittlerweile Dr. Nicolas Brauns. Und ich möchte nur mal kurz aus der Einleitung der Herausgeber zitieren. In die Texte selber will ich gar nicht erst reingehen, die sind völlig unterirdisch. Könnt ihr euch selber dann noch, also kann man mal so durchblättern. Ich lese nur ein paar Textstellen aus ihrer Einleitung vor. Es geht dann sozusagen um die allgemeine Kritik an den Imperialisten. Dann steht da, seine Fortsetzung, also des Kriegs der Imperialisten, findet der Kreuzzug der westlichen Imperialisten in einer immer rabiateren Islamhetze in Europa. Ich zitiere mal einzeln rausgenommen. Vielmehr ist der Antisemitismus heute zum politisch korrekten Rassismus, selbst von Teilen der antifaschistischen oder Schwulen- und Frauenbewegung geworden. Andererseits kann nicht bestritten werden, dass die arabische Widerstandsbewegung in ihrer Gesamtheit, ob eher säkulär dominierend wie im Irak oder eher religiös dominierend wie im Libanon, die Kriegsmaschinerie der USA und ihrer Verbündeten aufhalten und stören wie kein anderer Akteur vor Ort oder gar die Friedensbewegung in Europa. Die Herausgeber, also die beiden Personen, unter anderem Mitarbeiter von Ulla Jelpke, halten Widerstand, auch dem Bewaffneten, gegen die imperialistische Besatzung in Afghanistan und Irak, gegen die zionistische Besatzung in Palästina und gegen die Aggression auf dem Libanon für legitim. Die Anerkennung aus einem anderen Zusammenhang jetzt, ein bisschen weiter unten, die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der Völker beinhaltet auch die Anerkennung jeweiliger Führungen oder Widerstandsorganisationen, wenn diese über wirkliche Massenbasis verfügen. Also sozusagen hier wird ganz offensichtlich, was Stefan vorhin angesprochen hat, kommt hier alles zusammen. Hier wird von zionistischer Besatzung gesprochen in Palästina. Hier wird sogar der bewaffnete Widerstand gegen diese zionistische Besatzung und so weiter legitimiert, völlig unreflektiert und in dem Fall sogar gewaltverherrlichend. Ein weiteres Beispiel, was auch schon in den Bereich des Antizionismus mündet, ist der wissenschaftliche Mitarbeiter von Christine Buchholz. Zu Christine Buchholz komme ich nachher noch. Christine Buchholz ist Mitglied des Geschäftsführenden Parteivorstands der Linken und auch Bundestagsabgeordnete. Ihr Mitarbeiter Stefan Ziefle hingegen, oder wiederum, ist auch Mitglied von Marx 21. Weiß nicht, ob das jemand kennt. Christine Buchholz ist auch Mitglied von Marx 21. Marx 21 ist eine Strömung, die sich außerhalb der Linken organisiert. Sie ist keine offizielle Strömung innerhalb der Partei. Da gibt es ja verschiedene Strömungen, zum Beispiel Sozialistische Linke, Forum Demokratischer Sozialismus, oder die Antikapitalistische Linke. Aber Marx 21 ist außerhalb gegründet worden und ist eigentlich ein Nachfolger von Linksruck. Linksruck wiederum ist eine Politsekte aus England, die auch von England maßgeblich geleitet wird und hat sich hier in Deutschland ziemlich erfolgreich eigentlich in diesem Fusionsprozess damals in die Linke mit etabliert, sage ich jetzt mal. Eine andere Strömung, die das oder eine andere Politsekte, die das versucht hat, aber nicht wirklich geschafft hat, ist die SAV, weil die SAV damals beim Fusionsprozess sich eher kritisch gegenüber WSG und Linke verhalten hat und damit nicht so in diesem Prozess drin waren. Mittlerweile gibt es aber auch Mitglieder der SAV, vor allen Dingen im Jugendverband der Linken, Links und Solid, die da versuchen, Einfluss zu gewinnen, vor allen Dingen in Hamburg zum Beispiel. Hamburg ist eigentlich die Linksjugend Solid. Ich kenne da eigentlich niemanden, der nicht in der SAV ist, also sehr SAV-lastig. Aber ihr Mitarbeiter Stefan Ziefle, wie gesagt, auch Marx 21, Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden und internationale Politik in der Linken, hat auf einer Veranstaltung von Marx 21 einen Vortrag gehalten zum Thema, ob Kritik an Israel antisemitisch sein kann. Es ist auch immer wieder ein beliebtes Thema, dass darüber dann geredet wird, wobei bei diesen Veranstaltungen natürlich dann oftmals oder eigentlich immer rauskommt am Ende, dass Kritik an Israel natürlich nicht in jedem Fall antisemitisch ist, was auch niemand behauptet. Also wir haben auch noch nie behauptet, dass wenn irgendjemand eine Kritik hat, eine konkrete Kritik am Handeln vom Staat Israel, ja, dass da irgendwie das sofort Antisemitismus ist, ist natürlich auch Quatsch, ne? Also warum sollte man darauf kommen, dass das gleich antisemitisch ist? Aber man kann sich natürlich fragen, warum manche Leute immer so eine Obsession haben, vor allen Dingen zu gucken, was in Israel passiert und da zu kritisieren. Und allein das Wort Israel-Kritik ist ja sozusagen völlig normal in unseren Augen. Es gibt keine Frankreich-Kritik oder England-Kritik, die völlig normal sich anhört, sondern Israel-Kritik ist ja sozusagen, was wir alle kennen und wo man denkt, ja klar, ne, gibt's sowas. Also ist etabliert als normaler Vorgang, vor allen Dingen in linken Kreisen. Ziefle behauptete auf seinem Referat, ob Kritik an Israel antisemitisch sein könnte, dass der Zionismus eine völkische Ideologie sei, verglich diese mit dem Nationalsozialismus, die angeblich auf die gleiche Tradition zurückblicken könnten. Die Forderung, alle Juden ins Meer zu schmeißen, sei nach Ziefle hingegen kein Antisemitismus. Derartige Aussagen hält Ziefle für verkürzt, also er hat schon eine Kritik, spricht ihn aber nicht die Berechtigung ab, weil sie lediglich eine Konsequenz der angeblichen Unterdrückung durch den israelischen Staat darstellen würden. Also auch hier eine völlige Negierung von klaren, auch antisemitischen Äußerungen, die dann sozusagen hier dargestellt werden als nachvollziehbar, es muss nachvollziehbar sein, dass die Leute ja gelitten haben und deswegen so ungefähr muss man da den Antisemitismus mal so ein bisschen wegschauen. Diese Ausführungen von ihm wurden von dem Blog reflexion.blogspot.de sehr ausführlich auseinandergenommen. Einige kennen vielleicht den Blog, der ist ziemlich bekannt mittlerweile, heißen die Thesen des Stefan Ziefle. Wenn jemand Interesse hat, kann er auf diesem Blog also nochmal ausführlich sich mit der Person beschäftigen. Ich habe schon die nächste Seite. Gut, Jetzt komme ich in den Bereich, es hängt sowieso alles immer miteinander eher zusammen, aber ich komme jetzt nochmal explizit auch in den Bereich des Antizionismus. Da muss ich nochmal vorwegnehmen, Antizionisten bezeichnen sich, haben sich in der Vergangenheit, also bevor die Staatsgründung Israels war, haben sich Leute so bezeichnet, die ja gegen die Staatsgründung Israels waren, weil der Zionismus das hier die Staatsgründung Israels hat. Nun ist es aber so, dass Antizionisten häufig heutzutage auch den Zionismus als eine rechte nationalistische Strömung bezeichnen. Ne? Zionismus gleich Rassismus, Ziofaschisten ist so mittlerweile bei denen geflügeltes Wort, wie wir auch dann bezeichnet werden von ihnen. Das ist natürlich alles falsch. Ne? Also der Zionismus war ja, wenn man in die Geschichte guckt, der Zionismus vor allen Dingen in der Linken vertreten. Also die zionistische Linke war in Israel bis in die 60er, 70er hinein tonangebend in der Politik. Die muss nicht sagen, dass die Arbeiterpartei bis in die 80er hinein regiert hat. Aber natürlich wissen wir alle, Israel hat natürlich auch sich dem Kapitalismus zugewendet und wurde ein kapitalistisches Land, hat sozusagen die anfänglichen es gab durchaus ja am Anfang den Weg hin zu einem sozialistischen oder kommunistischen Land, beispielsweise auch die Errichtung der ganzen Kibbutze in Israel. Russland war ja dann noch enger Partner am Anfang noch, aber das hat sich dann eben so entwickelt, wie es entwickelt hat. Und Zionismus wurde dann sozusagen jetzt auch vor allen Dingen jetzt aktuell in der Neuzeit, aber eben auch schon durch RAF und so weiter, als rechte nationalistische Strömung einfach betitelt und bezeichnet, weil ja der Staat Israel jetzt da ist, wo eigentlich Palästinenser sind und sozusagen Israel gehört ja zu USA und so weiter. Und deswegen ist das eben eine rechte nationalistische Strömung, wenn man für den Staat Israel eintritt als Zionist. Dahingehend kann man heute sagen, dass Leute, die sich klar als Antizionisten bezeichnen, klar gegen den Staat Israel sind, weil dieser Staat Israel existiert. Jean Amary betrachtete den Antizionismus der Linken als banalen Antisemitismus. Er sagte 1969 öffentlich, der Antisemitismus war einst der Sozialismus der dummen Kerle. Heute steht er im Begriff, ein integrierender Bestandteil des Sozialismus schlechthin zu werden. Und so macht sich jeder Sozialist sich selber freien Willens zum dummen Kerl. Der Antisemitismus ist wieder ehrbar geworden, aber es gibt keinen ehrbaren Antisemitismus. Beispiele für Antizionismus in der Linken, der teilweise, nicht in jedem Fall, muss ich immer wieder dazu sagen, auch antisemitische Stereotypen bedient, finden sich einige. Ich will damit anfangen mit einer der ersten, sag ich mal, größeren Dokumentation des Bak Shalom, und zwar im Jahre 2008 hatten wir eine Veranstaltung dokumentiert, auf der Norm Pech war damals der außenpolitische Sprecher der Linken im Bundestag, Völkerrechtler aus Hamburg. Der kam gerade von einer Reise in die Westbank zurück, ich glaube im Gazastreifen haben sie ihn nicht reingelassen gehabt damals, und hatte dann in Berlin-Neukölln, ist auch ein schwierigerer Kreisverband, sage ich mal, ich war da auch mal organisiert, jetzt nicht mehr, hat eine Veranstaltung gehalten, die dort von der Linken ausgetragen wurde. Ich lese jetzt einfach mal etwas von unserer damaligen Dokumentation vor, nicht alles, weil ihr seht dann schon, in welche Richtung diese Veranstaltung damals gelaufen ist. Am 23. April kam es im Berliner Bezirk Neukölln zu einer Podiumsdiskussion mit Herrn Pech zu seiner letzten Reise in die Westbank. Auf der Veranstaltung sprach er Norm Piech fortwährend von den Besetzern, vom Apartheidstaat, von palästinensischen Kämpfern, welche aber seit 3 Jahren keine Waffen mehr in der Hand gehalten haben und trotzdem von einer israelischen Gang umgelegt und durchsiebt worden seien. Dies sei, so Piech, ein permanentes Problem. Tagsüber sei es so, dass die palästinensische Polizei alles kontrolliere, aber mit der Dämmerung beginnt die Zeit der Unsicherheit, die Verhaftungen und Tötungen, so Piech weiter. Raketenangriffe der Terrororganisation Hamas auf den Gazastreifen seien, so Piech, Neujahrsraketen und nur eine Logik der Eskalation. In diesem Zusammenhang behauptete Piech auf der Veranstaltung, dass die Hamas es fertiggebracht habe, die Situation in Gaza zu verbessern. Nach Aussage sei es dort, wo die Hamas regiere, sauber und sicher. Sein Wunsch sei etwas mehr Mut gegenüber Israel in seiner Partei und Fraktion. Von den Teilnehmern der Veranstaltung wurde Piech für seine Aussagen kritisiert. Allerdings aus dem Grund, da die Anwesenden noch eine schärfere Agitation gegen Israel erwarteten. Herr Piech hätte sich nämlich immerhin für das Existenzrecht Israels ausgesprochen und betonte, es sei aus völkerrechtlicher Sicht auch gar keine andere Wahl. Das Publikum war in dieser Frage aber gänzlich anderer Meinung. Auf Rückfrage, warum Piech für dieses Existenzrecht ausspricht und die Bemerkung, dass die Haltung nicht zu verstehen sei, wurde heftig applaudiert. Auch die direkte exemplarische Rückfrage an ein Mitglied des Bezirksverbandes der Linke in Neukölln nach der Veranstaltung, ob es richtig verstanden wurde, dass er sich ebenso gegen die Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen hatte, wurde mit einem klaren Ja beantwortet. Also hier ganz klarer, heftigster Antizionismus, wobei eben auf der Veranstaltung selbst, nicht durch Herrn Piech, aber durch andere Teilnehmer der Veranstaltung, auch wirklich heftigste antisemitische Ausfälle gekommen sind. Und das äußert sich ja dann oftmals in so angeblich persönlichen Beispielen. Ne? Also man hätte mal gehört oder im Internet gesehen, wie Juden Kinder ermordet hätten oder so. Also wirklich richtig die alten, typischen antisemitischen Stereotypen werden dann da auch wiedergegeben und die Leute hetzen sich gegenseitig so ein bisschen schon hoch dann. Ne? Sein Antizionismus setzt Herr Piech in die Tat um. Er beteiligte sich 2010 an der Gaza-Flottille, das habt ihr bestimmt mitbekommen, gab es ja auch eine Berichterstattung zu, wo er zusammen mit Islamisten, türkischen Faschisten und weiteren Aktivisten, die das Existenzrecht Israels nicht anerkennen, zusammen in den Gazastreifen fahren wollte. Das Interessante ist, dass die Argumentation der Akteure, die auf dieser Gazaflottille mitgefahren sind, ziemlich schnell wechselte. Also am Anfang wurde von ihnen gesagt, ja, wir wollen die Hilfsmittel dahin bringen, wir wollen sozusagen, auf dem Schiff haben wir ganz viele Medikamente und Sachen und so weiter, die wollen wir dahin bringen. Als dann sozusagen es zu diesem medialen Hype kam und sie auch aufgehalten wurden und natürlich auch es eben dort Tote gab, haben sie ganz offen auf einer Pressekonferenz danach, bei der Linken im Bundestag, wo danach eine Pressekonferenz gehalten, haben sie ganz offen gesagt, dass es ihnen überhaupt nicht um diese Medikamente und so weiter ging. Ihnen ging es darum, zu zeigen, dass hier der Staat Israel eine illegitime, ihrer Meinung nach illegitime Blockade aufrechterhält. Diese Blockade wollten sie mit Hilfe eben auch, oder mit, zumindest hat man das in Kauf genommen, mit dem Instrument der Gewalt aufmerksam machen und durchbrechen. Dass Gewalt kein Mittel für die Linke als Strömung oder auch als Partei sein sollte, muss ich glaube ich nicht erwähnen. Das haben die in dem Moment klar anders gesehen und eben auch als legitimes Mittel bezeichnet. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch extra was zur Friedensflottille sagen soll. Ich habe da noch was vorbereitet, aber ich denke, ihr wisst alle, was die Gazaflottille im Großen und Ganzen war, oder soll ich noch über einzelne Akteure was sagen? Interessiert euch? Ne? Sonst nicht später. Ja, wen das interessiert, wir haben damals auch eine Stellungnahme abgegeben, wo wir auf einzelne Akteure, die auf diesem Schiff mitgefahren sind, die vorher auch schon gesagt haben, dass sie da jetzt in den Tod gehen wollen und ihren Brüdern nacheifern wollen, die bei irgendwelchen Anschlägen vorher schon gestorben sind gegen Israel, das ist also ziemlich eindeutig. Anderes Beispiel ist, was ich vorhin schon erwähnt hatte, Christine Buchholz. Christine Buchholz ist eben, wie gesagt, Mitglied im Geschäftsführenden und Parteivorstand der Linken, was ziemlich wichtiges Gremium ist, was sozusagen dem Parteivorstand an sich vorgeschaltet ist, die Vorstandssitzung vorbereitet, auch gewisse Vorlagen vorbereitet. In dem Gremium ist sie eben Mitglied. Sie hat, jetzt muss ich mal kurz hier hin und her, sie hat nach dem zweiten Libanonkrieg ein Interview gegeben, also so 5 Wochen danach, natürlich der Jungen Welt, wem sonst, mit der Überschrift: Im Krieg muss sich die Linke positionieren, die Dämonisierung der Hisbollah ist Teil der Kriegsführung. So, da sagte sie unter anderem: Israel führt Krieg auch im Interesse der USA. Für die die Zerschlagung der Hisbollah nur ein kleiner Teil ihres Plans der Neuordnung und Kolonialisierung des Nahen und Mittleren Ostens ist. Die Bundesregierung trägt das letztendlich mit. Auf der einen Seite stehen in diesem Konflikt die Hisbollah, die Friedensbewegung in Israel und die internationale Antikriegsbewegung. Das ist die Seite, auf der ich stehe. Also auch wirklich extremes, vereinfachendes Runterbrechen auf irgendwelche gut-böse Schema. Im Endeffekt ist es ja sogar schon noch wirklich Blockdenken. Also ne, dieses Interesse der USA, Israel dort und Hisbollah auf der anderen Seite, wo sie sagt, auf der Seite steht eben auch sie. Dann weiter, dann kommt so die Frage, wie bewerten Sie die libanesische Hisbollah? Da sagt sie dann am Ende, die Dämonisierung der Hisbollah ist Teil der ideologischen Kriegsführung, die Linke sollte dabei nicht mitmachen. Also keine einzige Aussage zu dem, was die Hisbollah im Libanon macht, also nicht nur nach außen, dass sie sozusagen aggressiv gegen Israel vorgeht und natürlich auch Antisemitismus pflegt, sondern auch nach innen, also dass die Hisbollah im Libanon dafür sorgt, dass keine Gleichberechtigung stattfindet, dass Frauen unterdrückt werden, dass andere Leute verfolgt werden, Andersdenkende verfolgt werden, kommt hier überhaupt gar nicht vor. Und auf die letzte Frage, warum jetzt die Linkspartei in Berlin eine Demo gegen diesen Libanon-Krieg nicht unterstützt hat, sagt sie, die meisten arabischen Organisationen, also da sagt sie, mein Kenntnisstand ist, dass die Benelli Linkspartei die Position der Bundespartei hat, die die Demonstration unterstützt. Aber eins ist richtig, die Linke insgesamt hat sich bisher viel zu zögerlich in den Protesten beteiligt. Die meisten arabischen Organisationen haben mit der Existenz Israels kein Problem. Für sie ist das Existenzrecht Israels mit der Frage nach dem Existenzrecht der Palästinenser, also nach der Verfassung, dem Rückkehrrecht und der Frage danach, in welchen Grenzen Israel existieren soll, verbunden. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, und weil sie hier nämlich sagt, die haben an sich gar kein Problem mit dem Existenzrecht Israels, aber sie verbinden das dann schon mit verschiedenen Punkten. Und das muss man sich mal überlegen. Also bei welchem Staat auf der Welt würden wir auf die Idee kommen zu sagen, also natürlich habe ich mit euch als Staat kein Problem, aber eigentlich, ihr müsst ein paar Punkte erfüllen, ansonsten nicht. Ansonsten habe ich mit euch schon ein Problem. Ne? Und die Punkte sind ja auch interessant. Also Existenzrecht der Palästinenser, keine Frage, absolut richtig. Das Rückkehrrecht. Sie spricht hier vom Rückkehrrecht, ohne genau zu definieren, was sie damit meint. Meint sie das Rückkehrrecht derjenigen, die damals teilweise vertrieben wurden, teilweise geflüchtet sind bei der israelischen Staatsgründung? Oder meint sie das Rückkehrrecht, was nach der UN definiert wird, was ja im Fall von den palästinensischen Flüchtlingen einmalig ist, und zwar es wird weitergegeben mit Geburt, was heißt, Flüchtlinge, die damals mehrere hunderttausend waren, sind mittlerweile mehrere Millionen, weil sozusagen durch die Geburten sich mehr Flüchtlinge entwickelt haben. Das ist nur beim Fall Palästina durch UN so definiert worden. Bei keiner anderen Flüchtlingsproblematik auf der Welt wird sozusagen der Status des Flüchtlings mit Geburt weitergegeben. Ja? Dadurch schafft man natürlich eine unglaubliche Summe von Flüchtlingen, die es so damals nie gegeben hat, würden die alle nach Israel zurückkommen. Die Frage ist, ob sie es überhaupt wollen. Viele sind ja mittlerweile in der Gesellschaft integriert, da wo sie arbeiten gehen dürfen. Auch ein anderer Punkt, Flüchtlinge haben ja in den Ländern, in den arabischen, wo sie sind, oftmals gar keine Arbeitsrechte, keinen Zugang zu Medikamenten, zu Krankenversorgung und so weiter. Die werden ja an diesem Status mit Absicht gehalten, auch als Druckmittel. Auch da sind die arabischen Länder, haben da keine Probleme mit, die Palästinenser oder die Flüchtlinge eben so zu drangsalieren als Druckmittel. Aber sozusagen, das spricht sich einfach so in einem Abendzug an und sagt dann sozusagen, das muss jetzt alles geklärt werden und dann ist eben auch das Existenzrecht Israels sozusagen abhängig von diesen Punkten. Das ist natürlich absoluter Wahnsinn, weil das Existenzrecht Israels ist von keinen Punkten abhängig, es ist da und es macht man nicht von irgendwelchen inhaltlichen Punkten abhängig, so wie man das bei keinem anderen Staat auch machen würde. Dann der letzte Punkt. Sind zwei auch aktuelle Abgeordnete der Linken. Ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht kennt. Das ist einmal Inge Höger und Annette Groth. Zwei Abgeordnete aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die haben am 5. April... NRW. NRW, ja. Baden-Württemberg und NRW. Entschuldigung. Die haben am 5. April letzten Jahres eine Veranstaltung im Junge Weltladen abgehalten, wo sie eine palästinensische Abgeordnete eingeladen hatten, Hani Zuabi, also eine Abgeordnete in der Knesset von Israel. Da ging es um das Thema Repression gegen palästinensische Menschenrechtsverteidigerinnen und Parlamentarierinnen in Israel. Das ist in der Tat eine interessante Sache, weil es gibt durch die Mitte-Rechts-Regierung in Israel, die ich auch total scheiße finde und die bei uns auch alle eigentlich scheiße finden, weil wir sind ja in der Linken und wir wollen eine linke Regierung, gibt es in der Tat Bestrebungen, die Rechte von einzelnen, auch arabischen Abgeordneten und so weiter in der Knesset einzuschränken. Das ist alles ganz fatal und geht auch in eine falsche Richtung, würde ich auch genauso in Frankreich oder wo auch immer kritisieren. Ne? Aber das Interessante ist oder das Typische ist, dass es auf dieser Veranstaltung überhaupt nicht darum ging. Also es ging überhaupt nicht darum, jetzt mal wirklich inhaltlich darüber zu reden, was sind hier die Punkte, warum könnte, was sind die Bestrebungen der Leute, wo sind Verhandlungspartner, mit denen wir irgendwie da agieren könnten, gemeinsam als Linke in Deutschland irgendwie da zu agieren. Nein, überhaupt nicht, sondern ich lese jetzt auch wiederum vor, der Vortrag, also die Hani Zuhabi hielt dann einen Vortrag über die Situation. Der Vortrag war ein weiterer erschreckender Tiefpunkt in der Auseinandersetzung über das Verhältnis der Partei Die Linke zu Israel. Man muss wissen, weil wir das so schreiben, dass diese Veranstaltung von der Bundestagsfraktion Die Linke finanziert wurde. Das Eintreten für Menschen- und Bürgerinnenrechte in Israel, wie es der Veranstaltungstitel suggerierte, entpuppte sich in Wirklichkeit als pure Heuchelei gegenüber der palästinensischen Minderheit im jüdischen Staat. Es war lediglich Mittel zum Zweck, um ein weiteres Kapitel der Israel-Feindschaft zu schreiben. So postulierte Zuhabi unter tobendem Applaus, dass es nicht um die bürgerlichen Rechte in Israel gehe, sondern um Israel als solches. Und jetzt Zitat, Ziel ist nicht die Gleichberechtigung in Israel, sondern der Kampf gegen Israel. Denn, Zitat wieder, das Problem sind nicht die Grenzen von Israel nach 1967, sondern die von 1948. Zitat, die Judarisierung des historischen Palästinas noch zu stoppen, müsse das palästinensische Volk sich seiner historischen Mission bewusst werden. Diese bestehe im Kampf gegen den Zionismus. Jetzt wieder Zitat von ihr. Wir sind ein gesamtpalästinensisches Volk, das ein gesamtpalästinensisches Anliegen vertritt. Und weiter. Unsere historische Aufgabe ist der Zusammenschluss des palästinensischen Volkes für den Kampf gegen den Zionismus. Auch hier wieder Zionismus ganz klar sozusagen als Rechts, als Faschismus, wie auch immer, sozusagen gemeint und wiedergegeben und gebrandmarkt. Ne? Völlig ahistorisch und unwahr. In diesem Zusammenhang sprach sie auch vom Großpalästina. Nach diesem völkischen Aufruf zur Vernichtung des jüdischen Staates folgte nun das Moment der Geschichtsrevisionismus, um die Palästinenserinnen nicht nur als vermeintlichen Opfer Israels darzustellen, sondern sie den Opfern der Geschichte per se zu konstituieren. Wir, also gemeint sind die Palästinenser, werden nicht ewig den Preis für den Holocaust zahlen, sagte sie, als hätte es eine direkte Entwicklung von Auschwitz nach Gaza gegeben, als wären die Palästinenserinnen mit dem Beginn des nationalsozialistischen Epoche in Deutschland immer nur Objekt der Geschichte, nie aber Subjekt gewesen. Nach Zuhabi tragen sie mit einer Proklamation des Staates Israel überhaupt keine Verantwortung für ihre eigenen politischen Vorstellungen und Aktionen. Sie agieren nicht, sondern reagieren. Ihre fatale Analyse führt sie unter anderem am Beispiel der Hamas aus. Diese islamistische Terrororganisation stilisiert sie zu einem Sammelsurium von Befreiungskämpfern, die sich lediglich gegen Israel zur Wehr setzen, doch werden sie zum Antisemitismus der Hamas in Gaza und zu ihrem Terror gegen die eigenen Leute und die israelische Bevölkerung schweigt, ist es laut Zuhabi vielmal der Staat Israel, der eine faschistische Ideologie vorherrsche. Im gleichen Sinne halluziniert sie in Israel die Existenz von Apartheidsgesetzen herbei, während doch die Hamas für ein judenreines Palästina kämpft. Also auch, ne, ich kann jetzt nur weiterlesen, aber ich glaube, das reicht, von Apartheid zu reden auf einer Veranstaltung, wo eine Mitglied der Knesset sitzt und sozusagen als Mitglied der Knesset auch natürlich Rechte besitzt und die vollen Rechte wie andere Mitglieder auch, die werden zwar versucht einzuschnitten, aber sozusagen, man muss sich nochmal kurz vorstellen, was Apartheid ist, ne? Wo eine Minderheit über eine Mehrheit herrscht und diese Mehrheit keinerlei Rechte besitzt. Wenn man das in Südafrika die Minderheit herrscht über die Mehrheit besitzt keine Rechte. Ne? Also wenn man sich das in Südafrika anschaut als Beispiel, das ist natürlich wahnwitzig, wenn dann eben eine Abgeordnete, die gewählt wurde in diesem Staat, von Apartheid spricht. Also sie würde sich ja selbst ihrer Mitgliedschaft in der Knesset, ist das einfachste Beispiel dafür, dass es Quatsch ist, was sie da gesagt hat. Andere Beispiele gibt es einige zum Thema Antisemitismus und Antizionismus. Beispiele für einen klaren, eindeutigen Antisemitismus in der Partei Die Linke gibt es ganz wenige. Und wenn wir sozusagen davon mitbekommen, schreiben wir auch Ausschussanträge gegen die Person Und bisher ist einer, wir haben bisher drei Ausschussanträge, bisher ist einer Antisemitismus in der Linken als Partei. Also inhaltlich, der sich inhaltlich gegen Juden. Ja, ja. Leute, die sich klar antisemitisch äußern innerhalb der Linken. Hm? Gibt es aber wenige, also natürlich. Gegen die gehen wir auch wirklich vor mit Ausschussanträgen, weil natürlich sie keinerlei Berechtigung haben, in der Linken aktiv zu sein. Ein Beispiel dafür möchte ich euch nennen, ist Chris Sedelmeier. Chris Sedelmeier ist aus dem Kreisverband Dachau gewesen. Gegen ihn haben wir jetzt einen Ausschussantrag geschrieben gehabt, Ende November. Der ist jetzt auch vor zwei Wochen, also positiv entschieden worden vor der Landesschiedskommission in Bayern. Man muss dann immer vor die jeweiligen Schiedskommissionen gehen und den Ausschuss beantragen. Und das Internetportal mpd-blog.info, das heißt mittlerweile ein bisschen anders, haben sich ja irgendwie umbenannt, ne? Kennt ihr vielleicht, die haben schon sehr ausführlich mal in der Vergangenheit über Chris Sedelmeier auch berichtet. Die reden ja, berichten ja eigentlich nur über Nazi-Vorfälle, aber haben auch über ihn berichtet. Und er sagt so Sachen wie, auf seiner Internetseite oder auch auf Facebook und Twitter und so weiter haben wir das alles eben auch verfolgt und Screenshots gemacht, sagte er zum Beispiel Sachen wie Israel, der einzig völkische Faschismus im Nahen Osten, Demokratie geht anders, ganz anders. Oder der einzige Faschismus im Nahen Osten. Oder auf seiner Internetseite, nicht nur zu Israel ist er leicht schwierig, sondern er hat auf seiner Internetseite zum Beispiel auch ein politisches Testament des Bruders und Revolutionsführers Muammar al-Gaddafi veröffentlicht, indem er sozusagen also völlig wahnsinnig die Errungenschaften von Gaddafi wiedergibt, will ich jetzt gar nicht vorlesen. Oder hier, er schreibt dann an Herrn Bartsch, Herr Bartsch ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender und hat ja öffentlich erklärt, dass er gerne auch Parteivorsitzender werden will, also wird sich dazu Wahl stellen demnächst. An ihn schreibt er, lieber Herr Bartsch, ich lasse nicht nur Zweifel am Existenzrecht des zionistischen, faschistischen Kolonialprojektes durchscheinen, sondern trete ganz offen für diesen Zwangsauflösung ein. Und was willst du dagegen tun? So. Also das, Chris Sedelmeier, Screenshots, wer sich dafür interessiert, also was wir dagegen tun, hat er mitbekommen. Wir haben ihn ausgeschlossen aus der Partei. Und er hat das jetzt auch, glaube ich, mittlerweile mitbekommen. Also er hat da ein bisschen gebraucht, bis er das mitbekommen hat. Ich glaube, machen wir noch Dirk. Ja, okay. Ich rede schon zu viel. Ne? Wollte auch noch jemand anderes sagen? Egal. Eine andere Person, die ein bisschen bekannter ist, gegen die wir auch einen Ausschussantrag gestellt haben, ist Hermann Dirkes. Hermann Dirkes ist Fraktionsvorsitzender der Linken im Kreistag von Duisburg. Und hat sich in der Vergangenheit schon heftigste Äußerungen geliefert zum Thema Israel. Ich sage jetzt mal hier, auf einer Veranstaltung 2009 erklärte Dirkes in Hamborn, wir dürfen es nicht länger zulassen, dass im Namen des Holocaust und mit Unterstützung der Bundesregierung derart schwere Menschenrechtsverbrechen begangen und geduldet werden. Jeder und jeder kann zum Beispiel durch den Boykott von israelischen Waren dazu beitragen, dass der Druck auf eine andere Politik verstärkt wird. Also was auch nochmal interessant ist, Hermann Dirkes redet nicht von einem Boykott aus den besetzten Gebieten. Ja, das ist sozusagen in der Linken eine strittige Frage, ob das okay ist, dass man sagt, man boykottiert Produkte aus den besetzten Gebieten, weil das sind ja eigentlich Produkte, die den Palästinensern gehören und Israel hat da Produktionsanlagen aufgebaut und das würde ja hinderlich sein. Aber die Partei hat im Laufe der Diskussion im letzten Jahr auch beschlossen, dass jegliche Boykottaufrufe, also damit sind alle Boykottaufrufe eingeschlossen, auch die von besetzten Gebieten Produkten, nicht sozusagen vereinbar sind mit unserer Grundhaltung zu Israel. Hermann Dirkes verstößt dagegen regelmäßig und ruft quasi dazu auf, Boykottaufrufe durchzuführen. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen schneller durch. Er sagt zum Beispiel dann auch so andere Sachen in einem Interview auf die Freiheitsliebe, ist auch so ein komischer Blog aus NRW, sagt er zum Beispiel zum Thema Israel und Verfassung und so, Israel hat übrigens keine Verfassung, weil sie sich sonst als Apartheidstaat auch de jure entlarven würde. Es definiert seine Grenzen nicht, weil maßgeblich politische Kräfte in diesem Staat sich Gesamtpalästina als koloniales Projekt einverleiben würden und dies möglichst ohne das für überflüssig und fremd erklärte Volk der Palästinenser wichtige zivilrechtliche Einrichtungen fehlen. Und das Letzte, Israels Staatsdoktrin besagt, jüdisch und demokratisch, ein unlösbarer Widerspruch. Es verurteilt alle Nichtjuden in diesem Staat zu Bürgern zweiter Klasse und vertieft apartheidsähnliche Verhältnisse. So, dass sich Herr Dierkes mit der Gaza-Flottille solidarisiert, ist völlig, ne, muss ich nicht erwähnen. Also sozusagen das als kleiner Ausschnitt zu Hermann Dierkes. Kommt zum Ende. Entschuldigung, dass das alles so lange gedauert hat. Das Verfahren läuft. Das wird auch bei ihm ein bisschen komplizierter, weil er weiß, sich besser auszudrücken. Also bei Chris Sedelmayr, den ich vorhin vorgelesen habe, und dann der andere Person, die es auch noch gibt, die sagen das ganz offen nach außen. Die reden von Faschismus und so weiter, Israel. Das ist ziemlich eindeutig und einfach. Hermann Dierkes weiß, sich ein bisschen besser auszudrücken, aber unserer Meinung nach hat er schon genug Aussagen getätigt, auch nach außen hin wiederkehrend und auch medienöffentlich, was heißt zum Schaden der Partei, die einen Ausschluss rechtfertigen. Mein Fazit ganz kurz zum Ende. Ich möchte nochmal betonen, Antisemitismus existiert in jeder Partei. Die letzte Halbmeier-Studie hat ja bewiesen wieder mal, dass ungefähr 20% der Bürger in Deutschland latent antisemitische Aussagen befürworten. Und deshalb macht natürlich der Antisemitismus nicht vor den Toren einer Partei halt. Die Mitglieder sind ja auch nur Mitglieder der Gesellschaft. Aber die Linke hat uns, den Bach Shalom, der auf dieses Problem aufmerksam macht. Bei anderen Parteien wird das Thema oftmals als Tabu bewertet. Die Klärung der Thematik ist deswegen unserer Meinung nach langfristig ein Vorteil für die Linke, weil dadurch, dass wir diesen Prozess auch angestoßen haben, die Linke sozusagen dort eben eine klärende Phase hat, die unangenehm für manche ist, auch für uns nicht einfach, weil wir sehr angegriffen werden, aber langfristig denken wir, dass das für die Linke als Partei der richtige Weg ist. Ansonsten noch als Hinweis, wir haben ganz viele Vorträge zu verschiedensten Thematik, wir konnten das ja im Endeffekt jetzt hier nur anschneiden, irgendwie der wenigen Zeit. Wir haben auf unserer Internetseite alles eingestellt, mittlerweile ganz viele Vorträge zum Thema Antiimperialismus, Antisemitismus, die kann man sich auch alle noch anhören und unsere Texte, wo darüber mehr noch geredet wird zu einzelnen Punkten.